Erster, deshalb machten wir einen Vertrag und unterschrieben ihn. Unsere Anführer, Leviten und Priester, unterschrieben das Dokument. Zweiter, auf den Dokumenten standen Namen. Nehemia, der Statthalter, unterschrieb. Er war der Sohn von Hakalja. Auch Zedekia unterschrieb. Dritter, Seraja, Asaja und Jeremia unterschrieben auch. Vierter, Paschur, Amaja und Malchia unterschrieben auch. Fünfter, Hattus, Sebania und Maluch unterschrieben auch. Sechster, Harim, Meremot und Obadja unterschrieben auch. Siebter, Daniel, Ginneton und Baruch unterschrieben auch. Achter, Mesulam, Abia und Miamin unterschrieben auch. Neunter, Masia, Bilgai und Semaja unterschrieben auch. Das waren die Priester. Zehnter, die Leviten unterschrieben, Jesua, der Sohn von Asania. Binui war von Henadads Familie. Auch Kadmiel unterschrieb. Elfter, ihre Brüder unterschrieben auch, Sebania, Hodia, Kelita, Pelaja, Hanan. Zwölfter, Micha, Rehob und Hasabja unterschrieben auch. Dreizehnter, Sakur, Serepja und Sebania unterschrieben auch. Vierzehnter, Hodia, Bani und Beninu unterschrieben auch. Fünfzehnter, die Anführer des Volkes unterschrieben, Pareus, Pahatmob, Elam, Satu, Bani. Sechzehnter, Buni, Asgad und Bebai unterschrieben auch. Siebzehnter, Adonia, Bigwai und Adin unterschrieben auch. Achtzehnter, Arta, Hiskia und Asur unterschrieben auch. Neunzehnter, Hodia, Hasum und Bezai unterschrieben auch. 20. Haref, Anatot und Nobai unterschrieben auch. 21. Magpias, Mesulam und Hesir unterschrieben auch. 22. Mesesabil, Zadok und Jadua unterschrieben auch. 23. Pelatscha, Hanan und Anaya unterschrieben auch. 24. Hosea, Hanania und Hasub unterschrieben auch. 25. Haloes, Pilha und Sobek unterschrieben auch. 26. Reum, Hasabna und Masea unterschrieben auch. 27. Ahia, Hanan und Anan unterschrieben auch. 28. Maluch, Harim und Bana unterschrieben auch. 29. Das übrige Volk schloss sich an. Dazu gehörten Priester, Leviten, Torwächter, Sänger und Tempeldiener. Auch alle, die sich von den fremden Völkern getrennt hatten, waren dabei. Ihre Frauen, Söhne und Töchter waren auch dabei. Alle, die alt genug waren, verstanden den Vertrag. 30. Sie schlossen sich ihren Anführern an. Sie schworen, Gottes Gesetz zu folgen. Mose, Gottes Diener, hatte dieses Gesetz gegeben. Sie wollten alle Gebote und Regeln von Gott halten. 31. Sie versprachen, wir werden unsere Töchter nicht an fremde Männer geben. Wir werden auch ihre Töchter nicht für unsere Söhne nehmen. 32. Sie versprachen auch, wir kaufen am Sabbat nichts von den Leuten im Land. Auch an anderen heiligen Tagen kaufen wir nichts. Im 7. Jahr lassen wir das Land ruhen. Wir werden dann auch keine Schulden eintreiben. 33. Wir legten auch fest, jedes Jahr geben wir Geld für den Tempel. Es ist ein Drittel eines Sekels. Das Geld ist für den Dienst in Gottes Tempel. 34. Das Geld ist für die Brote im Tempel. Es ist für die täglichen Opfer. Dazu gehören Brandopfer und Speiseopfer. Es ist für Opfer am Sabbat und an Neumondstagen. Auch für Festopfer, Dankopfer und Sündopfer. Diese Opfer helfen Israel. Das Geld ist für den ganzen Dienst in Gottes Tempel. 35. Priester, Leviten und das Volk losten. Sie losten, wer Holz zum Tempel bringen soll. Jedes Jahr sollte jede Familie Holz bringen. Das Holz war für den Altar Gottes. Es sollte dort verbrennen, wie es das Gesetz sagt. 36. Wir versprachen auch, wir bringen die ersten Früchte vom Feld zum Tempel. Auch die ersten Früchte von allen Bäumen bringen wir jedes Jahr. Wir bringen sie zum Tempel unseres Gottes. 37. Wir bringen auch unsere erstgeborenen Söhne zum Tempel. Wir bringen die ersten Tiere von unserem Vieh. Das Gesetz sagt, wir sollen es tun. Wir bringen die ersten Rinder und Schafe. Wir geben sie den Priestern im Tempel Gottes. 38. Wir bringen das Beste von unserem Getreide zu den Priestern. Auch das Beste von den Früchten, Wein und Öl bringen wir. Wir geben es in die Kammern des Tempels. Den zehnten Teil vom Feld geben wir den Leviten. Die Leviten sammeln den zehnten Teil in allen Städten ein. 39. Ein Priester von Aarons Familie soll bei den Leviten sein. Er ist dabei, wenn die Leviten den zehnten Teil sammeln. Die Leviten sollen dann einen zehnten Teil davon zum Tempel bringen. Sie bringen es in die Kammern des Schatzhauses. 40. Die Israeliten und Leviten bringen ihre Gaben in diese Kammern. Sie bringen Getreide, Wein und Öl dorthin. Dort sind die heiligen Gefäße. Dort sind auch die Priester, Torwächter und Sänger. So wollen wir den Tempel unseres Gottes nicht vergessen.